Ich würde furchtbar gern mit euch in Erinnerung schwelgen, aber ich muss dringend los. Meine Handtasche aufräumen. Hat sich gut gehalten, das Mädel? Ich habe eine mollige Matrone erwartet. Nein, sie ist immer noch Donner. Nur ein Blick und schon wird mir kalt und heiß.